Kundgabe 5798. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.10.1953. Unglaube den Ankündigungen gegenüber. Ihr Menschen bringet den Hinweisen auf das Ende keinen Glauben entgegen. Ihr lebet in der Welt. Ihr wollet nichts gelten lassen, was außerhalb der irdischen Welt sich vorbereitet und mit Sicherheit auch abspielen wird, in der von mir festgesetzten Zeit. Ich kann den Glauben daran nicht in euch hinein verpflanzen. Er muss in euch selbst erstehen. Und ich kann euch nur immer helfen, indem ich eure Augen hinlenke auf Zeitereignisse, die euch wahrlich aufmerksam machen sollten. Denn ich kündigte die Zeichen der Endzeit an durch Seher und Propheten, die nur in meinem Willen aussprechen, was ihnen für die Zeit des Endes ersichtlich war. Und ich kann euch auch nun nur aufmerksam machen. Ich kann euch nur immer wieder ermahnen, achtsam zu sein dessen, was um euch vorgeht. Und ihr werdet dann sicher erkennen, in welcher Stunde ihr lebt. Denn ich lasse euch nicht ungewarnt das Ende erleben. Es kommt nicht ohne Ankündigung über euch. Doch so wie ihr diesen Ankündigungen keinen Glauben schenkt, wird es überraschend kommen, weil mein Wort sich erfüllet, weil es die alleinige Wahrheit ist. Und ob euch auch menschlicherseits ein Aufstieg versprochen wird. Auch dieser hält das Ende nicht auf. Und er wird nur dort augenfällig in Erscheinung treten, wo kein Glaube mehr ist, wo nur die Welt beachtet wird, wo mein Gegner die Oberhand gewonnen hat. Und auch das ist ein Zeichen des nahen Endes. Denn es wird sein wie zu Zeiten Noahs. Die Menschen werden in der Sünde leben. Sie werden nur noch genießen und der Welt abbringen, was sie können, aber meiner nicht mehr achten. Und wenn ihr nur die Einstellung der Menschen zu mir, zu eurem Gott und Schöpfer von Ewigkeit verfolget, dann könnet ihr auch darin ein Zeichen der Endzeit erblicken. Es ist kein Glaube mehr unter den Menschen, und das darum, weil ihnen auch die Liebe fehlt. Die Liebe ist erkaltet unter den Menschen, und darum auch der Glaube erstorben. Denn selbst, die sich gläubig nennen, die einen Gott und Schöpfer nicht gänzlich leugnen, haben keinen lebendigen Glauben. Ansonsten sie sich auf das Ende vorbereiten müssten. Ansonsten sie den Hinweisen auf das Ende unbedenklich Glauben schenken würden. Alle Mahnungen und Warnungen fruchten nichts bei denen, an die sie gerichtet sind. Und ob ich auch ganz laut und deutlich an ihre Herzenstür poche, ob ich sie aufschrecke durch ungewöhnliche Ereignisse in ihrem Leben oder ihrer Umgebung. Sie sehen nur mit irdischen Augen und erkennen meine Stimme nicht, auch wenn sie deutlich zu ihnen spricht. Und je näher es dem Ende zugeht, desto bestimmter weisen sie die Hinweise ab. Immer unwahrscheinlicher ist es ihnen, dass eine höhere Macht eingreift. Aber desto reifer sind die Menschen für den Untergang. Und alles wird kommen, wie ich es verkündet habe. Amen.